Kapitel 13. Die 186. Schützendivision. Dieser Krieg wird nach unserer festen Überzeugung die proletarische Revolution auslösen. Trotzki, Bulletin der Opposition, August-September 1939, 1. Im Verlauf des Bürgerkrieges war die Rote Armee gewachsen. Einige Divisionen wurden aufgerieben, andere aufgestellt, doch die Gesamtzahl stieg. Den Gipfel ihrer Kampfkraft hatte die Rote Armee Anfang 1920 mit 64 Schützen und 14 Kavallerie-Divisionen erreicht. Marschall der Sowjetunion W.D. Sakalauski, Militärische Strategie. Moskau 1963, S163. Nach dem Bürgerkrieg wurde die Rote Armee radikal reduziert, doch die Anzahl der Schützendivisionen verringerte sich nicht, sondern stieg weiter an. Das ist kein Wunder, man hatte einfach die Soldaten nach Hause entlassen und die Divisionen in gekaderte Territorialverbände umgewandelt, Stäbe und Kommandeure waren vorhanden, aber keine Soldaten. Eine Territorialdivision bildet eine Art Skelett, das für Manöver, bei Naturkatastrophen oder im Kriegsfall mit Soldaten aufgefüllt werden kann, indem man die Reservisten zu den Fahnen ruft. Die Aufstellung neuer Divisionen ohne Soldaten erforderte keinen großen Aufwand und holte den Bauern nicht weg von seinem Pflug. 1923 wurde die Schützendivision mit der Nummer 100 aufgestellt. Zu der Zeit gab es tatsächlich annähernd 100 Schützendivisionen, ohne Soldaten, dennoch stimmte die Zahl 100 nicht genau, man hatte bei der Vergabe einer so hohen Nummer ein wenig übertrieben, gewissermaßen aufgeschnitten. Schaut her, was wir aufzuweisen haben. Die 100. Schützendivision unterstrich mit ihrer Nummer gleichsam die oberste Grenze, sowohl im Frieden als auch im 158. Krieg reichte diese Anzahl von Schützendivisionen aus, wie die Erfahrung im Bürgerkrieg gezeigt hatte. Außer den Schützendivisionen hatte die Rote Armee noch Kavallerie-Divisionen mit eigener Zählung. Die 100. Schützendivision wurde ebenso wie die 1. Proletarier-Schützendivision im Bestzustand gehalten, diese Nummern umrissen sozusagen die gesamte Rote Armee. Man erkennt deutlich das Bestreben der obersten Führung zu demonstrieren, dass überall in der Roten Armee, von der 1. bis zur 100. Division, revolutionäre Ordnung herrscht. Selbst wenn es nicht überall gelang, eine eiserne Ordnung einzuführen, so gab es diese doch in der 1. und in der 100. Schützendivision. Es war durchaus kein Zufall, dass im Verlauf des Krieges die 100. Schützendivision als erste in den Rang eines Garde-Großverbandes erhoben wurde und sich von da an 1. Garde-Schützendivision nannte. Die 1. Proletarier-Division aber wurde zu Beginn des Krieges in eine motorisierte Schützendivision umgewandelt und avancierte während des Krieges zur 1. motorisierten Garde-Schützendivision. In den 20er und 30er Jahren wurde die Anzahl der Schützendivisionen in der Roten Armee bald reduziert, bald stieg sie wieder an. In der Zählung der Divisionen entstanden Lücken und wurden wieder aufgefüllt. Doch die 100. Schützendivision stellte eine Art Obergrenze in der Roten Armee dar. Divisionen mit höheren Nummern gab es nicht. Seit Anfang der 30er Jahre begann die Rote Armee zunächst unmerklich, dann aber immer schneller an Muskelmasse zu zulegen. Die Territorialdivisionen ohne Soldaten wurden nach und nach in Kaderdivisionen umgewandelt und mit Soldaten aufgefüllt. Dieser Prozess beschleunigte sich. Ende 1937 war gut die Hälfte der Schützendivisionen aus Territorialverbänden in aktive Großverbände umgewandelt. Und Ende 1937 wurden sämtliche Divisionen zu Kaderdivisionen. So kam es, dass die Rote Armee Anfang August 1939 über 96 Schützendivisionen und eine motorisierte Schützendivision verfügte. Sie alle waren keine Territorialdivisionen mehr, sondern aktive Divisionen. 96 Kaderschützendivisionen, das 159 war mehr als auf der Höhe des Bürgerkrieges, als das Regime um sein Überleben kämpfte. 2. Am 1. September 1939 griff die deutsche Wehrmacht Polen an. Dieses Datum gilt offiziell als Beginn des Zweiten Weltkrieges. Es war ein so schrecklicher und tragischer Tag, dass alles Übrige, was an diesem Tag geschah, von diesem Ereignis in den Schatten gestellt wurde. Dabei hatte genau an diesem Tag in Moskau der oberste Sowjet der UdSSR auf seiner 4. außerordentlichen Sitzung das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht beschlossen. Unverzüglich wurde mit der Entfaltung neuer Schützendivisionen begonnen. Die Lücken in der Zählung von L bis 100 wurden aufgefüllt, und gleich darauf erschienen neue Schützendivisionen mit den Nummern 101, 102, 103, dann folgte die 110., die 111., die 120., die 130. Wir brauchen nicht weit nach Belegen Ausschau zu halten. Verfolgen wir den Entwicklungsprozess am Beispiel der berühmten L-Proletarierschützendivision, Moskau. Im September 1939 wurde der Divisionsstab umgegliedert in den Stab eines Schützenkorps. Zwei Regimenter aus dem Bestand der Division wurden um Mundschaftsgericht Juandelt in die 115. und die 126. Schützendivision. Das neue Schützenkorps wurde umgehend an die Westgrenze verlegt und nahm am 17. September bereits am Befreiungsfeldzug in Polen teil. Ein weiteres Regiment der 1. Proletarierdivision wurde in der Hauptstadt zurückgelassen und auf dieser Basis die neue 1. Proletarierschützendivision entfaltet. Aus einer Division waren drei sowie die Führung eines Schützenkorps hervorgegangen. Genauso verfuhr man auch andernorts, Regimenter wurden in Divisionen umgewandelt, Divisionen in Korps. Werfen wir einen Blick in die Chroniken unserer berühmten Divisionen, dann werden wir uns wundern, wie viele von ihnen gleichzeitig aufgestellt worden sind. Wir brauchen gar nicht nach den hohen Nummern zu greifen. Nehmen wir die 2. Taman 160 Gardedivision. Den Rang einer Gardedivision und die entsprechende Nummer erhielt sie im Krieg, aufgestellt aber wurde sie als 127. Schützendivision im September 1939, als die Divisionsnummern immer höher und höher stiegen. Greifen wir ein paar weitere aufs Geratewohl zur Überprüfung heraus, die 112., die 123., die 128., die 136., die 138., die 144., die 159., die 163., die 169., die 170., die 186. und wir werden sehen, dass wir keinem Irrtum erlegen sind, alle wurden in ein und demselben Monat aufgestellt. Die offiziellen sowjetischen Quellen erwähnen es in bescheidenen Worten, ab Herbst 1939 begann die Entfaltung aller Gattungen von Landstreitkräften. Dutzende neuer Divisionen wurden aufgestellt. Die sowjetischen Streitkräfte. Moskau 1978, S-242, 3. Der Prozess der Aufstellung neuer Divisionen war kein allmähliches Anwachsen, sondern erfolgte sprunghaft. Allein im September 1939 schnellten die Nummern der Schützendivisionen von 100 auf 186 hoch. Das bedarf allerdings einer Präzisierung, die Reihenfolge der Nummern von 101 bis 186 war keine geschlossene, hier und da gab es Lücken. Als jedoch im Juni 1940 Hitler in Frankreich einmarschierte und Stalin sorglos den Rücken zukehrte, gab dieser den Befehl zur Aufstellung einer neuen Weile von Schützendivisionen. Dabei wurden alle Leerstellen in der fortlaufenden Zählung geschlossen. Eine weitere Welle der Entfaltung neuer Schützendivisionen rollte im Februar und März 1941 durch das Land, in deren Verlauf die fortlaufende Zählung die Nummer 200 übersprang und weiter stieg. Sehen wir uns an, wie die 200. Schützendivision entstand, und beginnen wir bei ihrem Kommandeur. Er hieß Iwan Iljitsch Ljutniko. Geboren 1902, Absolvent der Infanterieschule, Zugführer, Kompaniechef, Chef eines Bataillonsstabs. Sein Aufstieg begann während der Großen Säuberung. 1938 absolvierte er die France Militärakademie und wurde in den Generalstab berufen. Am 19. August 1939 erging der Befehl zur Schaffung vieler neuer 161 Militärschulen, unter anderem auch der Infanterieschule in Chitomir, zu deren Leiter Ljutniko ernannt wurde. Am 22. Februar 1941 erließ der Volkskommissar für Verteidigung einen Geheimbefehl zur vorzeitigen Entlassung der Offiziersschüler aus den militärischen Lehranstalten. Die Entlassung erfolgte in Abwesenheit der Schulleiter, denn diese wurden zu Kommandeuren neu aufgestellter Divisionen ernannt. Der Leiter der Infanterieschule in Chitomir, Oberst Ljutniko, erhielt am 10. März 1941 den Befehl, sich im Stab des Militärbezirks Kiew zu melden, wo ihm der Stabschef des Militärbezirks, Generalleutnant M. A. Purkaczu, den Befehl über die Ernennung zum Kommandeur der 200. Schützendivision verlas, deren Aufstellung ihm übertragen wurde. Ich begriff, dass wir auf große Ereignisse nicht lange würden warten müssen, und begab mich eilends in die Mobilmachungsabteilung. I.I. Ljutniko, durch Gewitter hindurch. Donezalt 1973, S23, in der Mobilmachungsabteilung im Stab des Militärbezirks sagte ihm an mir, Ihre Division ist dort in der Ecke, bedienen Sie sich. Ich nahm den versiegelten Sack mit dem Anhänger 200 Schützendivision. Postfach 1509 vom Boden auf. Der Inhalt des Behälters war mager. Jemand lästerte sogar, ist nicht gerade die Zarenkrone. Die Frist für die Aufstellung der neuen Division war hart. I.I. Ljutniko, ein Weg so lang wie das Leben. Moskau 1969, S3, der 38-jährige Oberst wird 4 Jahre später Generaloberst. Er hatte sich der 1941 gestellten Aufgabe voll gewachsen gezeigt, so wie anschließend auch bei allen anderen Aufgaben im Verlaufe des Krieges. Bei null mit einem halbleeren Sack beginnend, hatte Ljutniko eine Division aufgestellt und die gefechtsbereite Verknüpfung der Teileinheiten, Einheiten und Verbände, der Stäbe und rückwärtigen Dienste erreicht. Anfang Juni waren die Kräfte der 200. Schützendivision in etatmäßiger Kriegsstärke aufgefüllt, und die Division verfügte über ihre vollständige Bewaffnung. Militärhistorische Zeitschrift 1966, Nummer 9, S66 bis 67, das bedeutet, dass 162 die 200. Schützendivision 14438 Soldaten und Offiziere, Hunderte von Geschützen und Granatwerfern, 558 Kraftwagen, Panzer und Panzerwagen und so weiter besaß. Die Geschichte der Mobilmachung setzt jeden, der sich mit ihr eingehender befasst, durch die Präzision und den wohlorganisierten Ablauf aller Vorbereitungen der Roten Armee auf den Angriff in Erstaunen. Zunächst sind ab August 1939 die Hauptanstrengungen auf die Vorbereitung der Offizierskader gerichtet, dann folgt deren vorzeitiger Ausbildungsabschluss, die Aufstellung der zweiten und dritten Welle von Reservedivisionen sowie die Verlegung der Truppen aus dem fernen Osten, aus Transbekalien, Sibirien, Mittelasien, aus dem Kaukasus und Transkaukasien an die westlichen Grenzen. Siehe der Eisbrecher, S240 FF, 280 FF, 320 FF. In diesem Truppenstrom wurde auch das 31. Schützenkorps aus dem fernen Osten verlegt, dem die 200. Schützendivision unterstellt werden sollte. Dann wird vollmundig ein TASS-Kommuniqué am 8. Mai 1941 mit der Erklärung verbreitet, es gäbe keinerlei Verlegungen von Truppen aus dem fernen Osten. Aber sie treffen laufend im Westen ein, darunter auch das 31. Schützenkorps. Die 200. Schützendivision von Oberst Ljutniko wird ihm unterstellt, sie führt die letzten Übungen durch, und am Ende steht das TASS-Kommuniqué vom 13. Juni, siehe der Eisbrecher, S236 FF. Nun wird für die Division Gefechtsalarm ausgelöst, sie erhält den Befehl, in wenigen Nachtmärschen tagsüber sorgfältig in Wäldern getarnt zur Grenzstadt Kowel aufzuschließen. Die ganze Bevölkerung der kleinen Stadt gab der Division das Geleit. Auch die inbrünstigsten Beteuerungen, dass wir zu einer Übung aufbrechen, konnten unsere Mütter und Frauen nicht trösten. Die Vorahnung eines nahen Unheils hatte sie nicht getrogen. Als ich meine Frau und unsere kleinen Söhne zum Abschied küsste, hatte ich kaum noch Zweifel, dass ich in den Krieg zog. Iiutniko, ein Weg so lang wie das Leben, S4, doch dann kam der überraschende Angriff. Generaloberst Iiutniko ist ein Kommandeur mit klarem Kopf. 1945 demonstrierte er erstklassige Kriegskunst bei der ZER-163-Schlagung der japanischen Divisionen, die mit keinem Angriff GI rechnet hatten. Aber wie soll man hier die Fakten in Einklang bringen? Im März 1941 wird Iiutniko in die Abteilung Mobilmachung des Stabes eines Grenzmilitärbezirks gerufen und erhält den Befehl, eine Division mit einer Nummer in doppelter Höhe der bisher höchsten Divisionsnummer aufzustellen. Er stellt diese Division in etatmäßiger Kriegsstärke auf und versteht, dass man auf große Ereignisse nicht lange würde warten müssen. Als die 200. Division zur Grenze aufschloss, begriffen Iiutniko und alle Menschen um ihn herum, dass man in den Krieg zog. Dennoch rechnete niemand mit einem deutschen Angriff, er kam für jedermann überraschend. Und doch ist alles sehr einfach, jedermann wusste, dass es Krieg geben würde, alle warteten auf den Krieg, aber ohne deutschen Angriff. Es würde sich lohnen, auf die rätselhafte Vorahnung des Krieges, die viele Millionen Sowjetmenschen spürten, gesondert einzugehen. Aber jetzt wollen wir zu unseren Divisionen zurückkehren. Genauer gesagt, zu den Divisionen, Korps, Armeen und Fronten. Wenn Dutzende und Hunderte Divisionen aufgestellt werden, dann bedürfen diese einer Führung. Ein paar Divisionen blieben selbstständig, das heißt, sie waren unmittelbar den Stäben der Armeen oder der Militärbezirke unterstellt, aber in der Mehrzahl der Fälle bildeten zwei, drei oder auch vier Divisionen ein Schützenkorps. Das ist der Grund, warum mit steigender Zahl von Divisionen auch die Anzahl der Schützenkorps stieg. Zu Beginn des Sommers 1939 gab es in der Roten Armee 25 Schützenkorps, im Herbst hatte sich ihre Zahl verdoppelt. Die Nummern der Schützenkorps stiegen und übersprangen schnell die 50 und später auch die 60. Aber auch Korps müssen geführt werden. Und deshalb bringt der September 1939 eine reiche Ernte an neuen Armeen. 164 Vierter. In diesem Zusammenhang interessierte mich ein anderes, auf den ersten Blick recht kleines Detail. Sowjetische Divisionen und Korps wurden massenweise im September 1939 aufgestellt. Als Geburtstag eines Regiments, einer Division. Eines Korps gilt in der Roten Armee der Tag, an dem die Truppenfahne übergeben wird. Die Fahne kann man indessen nicht einem Vakuum übergeben. Es ist ganz so wie bei einem Kriegsschiff, in dessen Geschichte ist der Tag verzeichnet, an dem es zum ersten Mal die Seekriegsflagge hisst. Um die Flagge hissen zu können, muss das Schiff zuvor gebaut worden sein. Der Bau eines Schiffes aber beginnt mit seiner Kiellegung bzw., wenn man es ganz genau nehmen will, mit seiner Projektierung. Genauso verhält es sich mit den Divisionen. Ehe einer Division die Truppenfahne übergeben werden kann, muss sie aufgestellt sein, und die Aufstellung beginnt mit der Ernennung ihres Kommandeurs. Mich interessierte nicht der Zeitpunkt, an dem die Truppenfahne übergeben wurde, sondern der Augenblick, in dem der erste Mensch in der Division in Erscheinung trat, der Kommandeur, der den Auftrag hat, aus dem Nichts eine Division zu formieren. Die Divisionen schossen zu jener Zeit in dichter Folge aus dem Boden, unaufhaltsam und rasch wie Bambussprossen nach einem Tropenregen. Aus den Divisionen, von denen bekannt ist, dass ihre Aufstellung im September 1939 erfolgt war, griff ich mir eine heraus, und zwar die mit der höchsten Nummer, die 186., und begann mit der Suche nach dem Tag ihrer ersten Erwähnung in Dokumenten, jenem Tag, an dem es zwar die Division noch nicht gab, ihr Kommandeur aber bereits ernannt war und den mageren versiegelten Sack mit dem Anhänger 186 Schützendivision und den Befehl zu ihrer Aufstellung entgegengenommen hatte. Kommandeur der 186. Schützendivision war Oberst Nibiryuko, seit dem 4. Juni 1940 Generalmajor. Nun musste noch das Datum seiner Ernennung zum Kommandeur gefunden werden. Für diese Suche brauchte ich 3 Jahre. Die Zeit war nicht vergeudet, denn ich hatte nach der einen Sache gesucht und dabei viele 165 andere gefunden. Und die waren auch interessant. Schließlich stieß ich auf das Gesuchte, der Befehl zur Aufstellung der 186. Schützendivision und zur Ernennung ihres Kommandeurs war am 19. August 1939 unterzeichnet worden. In dieser Nacht konnte ich bis zum Morgengrauen keinen Schlaf finden, denn ich hatte eine zwar kleine, aber eben doch eine mehr wichtige Entdeckung gemacht. 5. am Morgen aber war eine neue Arbeit in Angriff zu nehmen, meine Vermutung musste bestätigt oder widerlegt werden. War es überhaupt vorstellbar, dass Stalin am 19. August 1939 den Entschluss gefasst und befohlen haben sollte, nur eine einzige neue Division aufzustellen und dabei gleich von Nummer 100 auf Nummer 186 zu springen? Ich musste viele andere Divisionen überprüfen sowie die Personalbögen von Marschall Lenn und Generalen, die im August 1939 noch keine Marschälle und Generale, sondern nur Oberste mit Zukunft waren. Zudem gab es 1939 noch keine Generale in der Roten Armee, sondern Cumbrichs, Cumdeifs, Cumcorps, Brigade, Divisions und Korpskommandeure. Eine Formel zu überprüfen ist leichter, als sie aufzustellen. Ich überprüfte und bekam die Bestätigung, im September 1939 wurden Dutzende neuer Divisionen und Korps aufgestellt, der Beschluss über ihre Aufstellung und die Ernennung ihrer Kommandeure aber war am 19. August 1939 gefasst worden. Hier einige Beispiele. Wer will, kann sie dutzendweise sammeln. Brigadekommandeur P.S. Postschecken-Niko, später Generalleutnant, wurde am 19. August 1939 Kommandeur der 142. Schützendivision. Die Division gab es zu der Zeit noch nicht, aber ihr Kommandeur wurde ernannt und begann mit der Aufstellung. Oberst Ja. G. Kreiser, später Armeegeneral, wurde an diesem Tag Kommandeur der 172. Schützendivision. 166 Brigadekommandeur I.F. Darschitsche Wild, später Generalmajor, wurde Kommandeur des 47. Schützenkorps. Korpskommandeur F. Igoliko, später Marschall der Sowjetunion, erhielt im August 1939 den Befehl zur Aufstellung und Führung der 6. Armee. Nicht nur Divisionen und Korps wurden zu diesem Zeitpunkt aufgestellt, sondern auch Armeen. Oberst S.S. Biryuzo, später Marschall der Sowjetunion, wurde am 19. August 1939 Kommandeur der noch nicht vorhandenen 132. Schützendivision. Brigadekommandeur A.D. Beresin, seit 5. Juni 1940 Generalmajor, wurde am selben Tage zum Kommandeur der 119. Schützendivision ernannt. Das Datum kann man ganz offen nachlesen, zum Beispiel in der Militärhistorischen Zeitschrift 1986, Nummer 2, S. 86. Und dieses Datum ist der 19. August 1939. Man könnte diese Liste bis zur Ermüdung fortsetzen. Aber ich denke, auch diese Beispiele genügen schon, um zu begreifen, dass Stalin am 19. August 1939 die Verdoppelung der Schützendivisionen befahl. Es waren ohnehin schon mehr gewesen, als in jedem anderen Heer auf der Welt. Die Verdoppelung bedeutete, dass die Vormobilmachungsperiode abgeschlossen war und die Mobilmachung selbst begonnen hatte. Schon damals wie auch noch 50 Jahre später wurde die Tatsache des Mobilmachungsbeginns verschleiert, denn es war eine heimliche Mobilmachung. Zur Tarnung war am 2. September eine Teilmobilmachung befohlen worden. Wäre es eine Teilmobilmachung gewesen, Dann hätte man eines Tages auch ihre Beendigung und die Demobilisierung bekannt geben müssen, aber die Teilmobilmachung wurde von niemandem eingestellt und die Demobilisierung nicht verkündet. Die Mobilmachung wurde vielmehr fortgesetzt und nahm an Tempo und Intensität zu. Die heimliche Mobilmachung erfolgte unter der Leitung des Generalstabschefs und Marschalls der Sowjetunion B.M. Schaposchnikow, desselben Mannes, der selbst der Auffassung war und Stalin davon überzeugt hatte, dass es eine Teilmobilmachung nicht geben könne, dass es nur eine allgemeine Mobilmachung gebe und 167, dass die Mobilmachung nicht einen Schritt in Richtung Krieg bedeute, sondern den Krieg selbstständig. Am 19. August 1939 lebte Europa noch im Frieden, aber Stalin hatte bereits seine Entschlüsse gefasst und die Maschinerie der Mobilmachung in die nicht umkehrbare Bewegung versetzt, die in jedem Fall und bei welcher internationalen Lage auch immer den Zweiten Weltkrieg absolut unvermeidbar machte. Viele Historiker sind der Meinung, Stalin habe zunächst beschlossen, mit Hitler einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, dann aber den Entschluss gefasst, einen Überraschungsangriff auf Deutschland vorzubereiten. Mir war jedoch plötzlich klar geworden, dass es nicht zwei verschiedene Beschlüsse gab. Den Friedensvertrag mit Deutschland zu unterschreiben und sich endgültig für die unvermeidliche Invasion Deutschlands zu entscheiden, beruhen auf ein und demselben Entschluss, es sind zwei Teile eines einzigen Plans. 6. Am 1. September 1939 griff Hitler Polen an. Mag dieser tragische Tag das offizielle Datum für den Beginn des Zweiten Weltkriegs sein? Hitler ist ein Verbrecher und ein Ungeheuer. Aber wir sollten darüber nicht vergessen, dass es auf der Welt noch ein anderes, verschlageneres Ungeheuer namens Stalin gab. Ich weiß nicht, wann Hitler den Zweiten Weltkrieg beginnen wollte. Aber im September 1939 hätte Deutschland Polen nicht angreifen können. Es war deshalb unmöglich. Weil dies Krieg und Seeblockade von Seilen Großbritanniens und Frankreichs zur Folge haben konnte. Genau das ist tatsächlich eingetroffen, und Hitler hätte dies voraussehen und die Folgen seiner Handlungen mit einkalkulieren müssen. Für einen Seekrieg hätte Deutschland über eine starke Kriegsmarine verfügen müssen. 1939 besaß Deutschland eine solche nicht. Das deutsche Schiffbauprogramm sah die Indienststellung von 6 Schlachtschiffen für das Jahr 1944 vor, von 4 schweren Kreuzern im Jahre 1943 und 4 weiteren schweren Kreuzern 1945, von 4 leichten Kreuzern 1944 und 168 weiteren 13 leichten Kreuzern 1948, von 2 Flugzeugträgern 1941 und noch 2 Flugzeugträgern im Jahr 1947. Entsprechende Fristen waren für den Ausbau der U-Boot-Flotte vorgesehen. In jedem Fall hätte Hitler den Angriff auf Polen bis 1944-45 verschieben müssen. Auch ohne mein Zutun ist dargelegt worden, dass Hitler 1939 nicht die Absicht hatte, einen europäischen Krieg, geschweige denn einen Weltkrieg zu beginnen. Auch ohne mein Zutun ist nachgewiesen worden, dass die deutsche Industrie 1939 unter Friedensbedingungen arbeitete, dass es weder die Absicht noch Pläne gab, sie auf Kriegswirtschaft umzustellen. Bewiesen ist auch, dass Hitler am 3. September 1939 betroffen war, als er erfuhr, dass Großbritannien und Frankreich ihm den Krieg erklärt hatten. Eine solche Wendung der Ereignisse hatte Hitler nicht erwartet. Stalin allerdings hatte am 19. August 1939 Beschlüsse gefasst, die nicht mehr rückgängig gemacht werden konnten, die der Sowjetunion keine andere Möglichkeit als den Krieg ließen. Deshalb halte ich den 19. August 1939 für den Rubikon zum Krieg. Danach musste es bei jeder beliebigen Entwicklung der Lage zum Zweiten Weltkrieg kommen. Hätte ihn Hitler nicht am 1. September 1939 begonnen, wäre Stalin gezwungen gewesen, eine andere Gelegenheit oder einen anderen Erfüllungsgehilfen zu suchen, der Europa und die ganze Welt in diesen Krieg hineingezogen hätte. Das ist der eigentliche Kern meiner kleinen Entdeckung. 7. Am 23. August 1939 wurde im Kreml der Molotow-Ribbentrop-Pakt unterzeichnet. Es war ein packendes, erregendes Ereignis, und seine Teilnehmer konnten nicht davon ausgehen, dass die gleichgültige Kamera mehr festhalten würde, als von den Organisatoren dieser Szene gewollt war. Aber die Kamera hielt es im Bilde fest, Molotow und Ribbentrop unterzeichnen den Vertrag, hinter ihrem Rücken jedoch flüstern Stalin und Schaposchnikow wie zwei Verschwörer miteinander. 169 und sie haben etwas leise zu bereden, die Sowjetunion hat bereits die heimliche Vormobilmachungsphase hinter sich und ist in die Periode der heimlichen Mobilmachung eingetreten, die an sich schon den Krieg bedeutet. Stalin und Schaposchnikow wissen, dass sie eine Situation geschaffen haben, aus der es nach Schaposchnikows eigenen Worten eine Rückkehr zum Frieden nicht mehr geben kann. In der Sowjetunion läuft schon die Aufstellung von Schützendivisionen mit einer über der Ziffer 100 liegenden Nummerierung. Es werden bereits viele Tausende von Piloten für den Iwanow ausgebildet. Die Entwicklung dieses Flugzeuges ist abgeschlossen, und es steht bereit zu einer wahren Massenproduktion. In der Sowjetunion werden bereits Dutzende neuer militärischer Lehranstalten zur Ausbildung hunderttausender Offiziere eingerichtet, und es erfolgt der stürmische Bau von Pulver- und Munitionsfabriken, der den Kriegsausbruch in den allernächsten Jahren unvermeidlich macht. Stalin und Schaposchnikow flüstern hinter Ribbentrops Rücken, sie wissen, dass sich die Sowjetunion bereits im Kriegszustand befindet, auch wenn die Kanonen noch nicht schießen. 170